Frankreich verstrickt sich als Gendarm Afrikas in Krieg. Ein Text von Hans-Hermann Nicolai, dpa. Nach seiner Wiederwahl 2002 hatte Präsident Jacques Chirac angekündigt, sich ganz besonders um den Unruhekontinent Afrika zu kümmern. Die Rolle des Gendarmen in seinen früheren Kolonien sollte Frankreich allerdings nicht widerspielen. Chirac wollte mit Schuldentilgungen und politischem Einsatz Entwicklung und Frieden fördern. Militäreinsätze sollten im Auftrag der UN erfolgen oder mit den EU-Partnern abgestimmt sein. Doch zum Ende seiner Amtszeit hat Chirac wieder die Uniform des Gendarmen Afrikas übergezogen. In der Zentralafrikanischen Republik kämpfen französische Bodentruppen derzeit an der Seite der Regierungstruppen gegen Rebellen. Sie werden unterstützt von Kampfflugzeugen, die dauerhaft im Tschad stationiert sind. Auch dort gibt es Kämpfe mit Rebellen. Im April hatten die Franzosen dem Präsidenten des Landes, Idriss Déby, sogar bei der Vereitelung eines Rebellenangriffs auf die Hauptstadt geholfen. Im November verstärkte Frankreich seine Tschad-Truppen auf 1200 Mann. Ihnen stehen Hubschrauber, Mirage F1 Kampfflugzeuge, Transport-, Tank- und Radarflugzeuge zur Verfügung. Die Einsatztruppen in der Zentralafrikanischen Republik wurden von 200 auf 300 Mann aufgestockt. Sie instruieren reguläre Truppen, betreiben Feindaufklärung, fliegen Regierungstruppen in Kampfzonen, bereiten Brückenköpfe vor und greifen auch direkt in die Kämpfe ein. Erst kürzlich stürzte eine Mirage ab. Möglicherweise war dies jedoch ein Unfall. Es braut sich was zusammen in Zentralafrika und Frankreich steckt mittendrin. Die Stabilität der ganzen Region, einschließlich des Tschad und des Sudan, steht auf dem Spiel, sagte ein Regierungsvertreter anonym der Zeitung Le Figaro. Mit seiner Intervention diene Frankreich einer internationalen Darfur-Aktion. Die Rebellen im Tschad und in der Zentralafrikanischen Republik werden angeblich über die ostsudanische Provinz Darfur versorgt. Das von China unterstützte neue Ölland Sudan versucht nach Pariser Lesart mit der Destabilisierung der Nachbarländer von den blutigen Konflikten in Darfur abzulenken. Sicher ist, dass es grausame Übergriffe auf die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Grenze gibt. Unabhängige Berichte sind aus der riesigen Region allerdings schwer zu bekommen. Premierminister Dominique de Villepin reiste vor einigen Wochen in den Tschad, um die französische Verantwortung für das Land zu bekräftigen. Doch in Frankreich selbst schweigt die Regierung. Das sei ein stummer Krieg, klagt die Pariser Zeitung Le Monde. Während die Debatte über Frankreichs Rolle vor und während des Völkermordes an den Tutsis Anfang der 90er Jahre in Ruanda wieder hochkommt, während die Lage in der Elfenbeinküste sich verschlimmert, während der Krieg sich in Zentralafrika ausbreitet, müssen die politischen Machthaber den Franzosen sagen, in welchen Kriegen ihre Soldaten engagiert sind und warum. Krieg ist in Frankreich Chefsache. In der Nationalversammlung spielen die Militäreinsätze in Afrika keine Rolle. Dabei hat Frankreich mehr als 11.000 Mann von Djibouti bis zum Senegal stationiert. Allein 3.500 Mann ohne die UN-Truppen stehen in der Elfenbeinküste, wo vor 2 Jahren tausende Franzosen vor einem wütenden Mob gerettet und ausgeflogen werden mussten. Chirac trägt also wieder die Gendarmenuniform, aber er trägt sie offenbar nicht gerne. So kam er bisher Debys Bitten um einen härteren Einsatz im Tschad nicht nach. Stattdessen dringt Paris auf eine UN-Truppe im tschadisch-sudanischen Grenzgebiet. Die Lage ist dort derart außer Kontrolle, dass das Welternährungsprogramm die Hilfe für 56.000 Flüchtlinge einstellen musste. Frankreich beschränkt sich dort aber im Wesentlichen auf Aufklärungsflüge und hofft weiter auf ein internationales Engagement.